Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Magazin. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer soll heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen Dialekten erzählen kann, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und danach mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende, das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste zu bringen und zwischen KIZ und Bierchen im Park die Romantik versteckt hält. So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß, hier ist die Elite. Danke, Yves. Wir haben letzte Woche was vergessen. Ja, erstens wollte ich natürlich auch freundlicherweise von dir wissen, was jetzt deine Jugendwortempfehlung ist. Und ich wollte natürlich noch sagen, was von den Top 10 mein Jugendwort wäre. Mein Top 10 Jugendwort wäre Digga. Echt? Aus dem einfachen Grund, das ist jetzt 20 Jahre dabei, da könnte man endlich mal wählen, dann ist es endlich weg. Ja, wobei ich ja eigentlich dachte, dass das so läuft wie früher in der Hitparade. Zum dritten Mal dabei, bitte nicht mehr anrufen. Aber da habe ich mich offenbar geirrt und vielleicht sollte man dieser Jury von der vom Jugendwort des Jahres mal den Vorschlag machen, dass der Dieter Thomas Heck das moderieren könnte, vielleicht beim nächsten Jahr. Ja, vielleicht brauchen die auch Fachkräfte. Vielleicht muss man für die Fachkräfte sammeln. Aber bevor wir über die Fachkräfte suchen sprechen, verrat mal kurz, was dein Jugendwortvorschlag gewesen wäre. Ich suche gerade die komplette Liste nochmal, weil das ist ja jetzt schon wieder eine Woche her hier. Ja. Dass ich mich da wieder dran erinnern kann. So, was war das Jugendwort 2022? Nein. Macher bodenlos und Smash, das sind nur die. Komm immer zu, Smash, Wild, Digga, Macher bodenlos, Lasers, Pro, Bre, Bruder. Also ich mag Wild, ja. Wild hat was? Wild hat was? Und Slay als Ausruf für Menschen, die einen eigenen Stiefel durchziehen, finde ich auch ganz charmant. Also, ja doch, ich bin für Slay. Okay, aber die Top 3 sind Macher, Bodenlos und Smash. Ja, und? Was davon wäre dein? Also von den dreien muss ja auch ein. Ich bin aber Anti. Smash. Okay. Das ist so, da sind so Schlaute drin und das macht mich an. Das ist so, das ist mein ASMR. Also ich könnte mir ein Video anschauen, wo jemand die ganze Zeit nur Smash, Smash, Smash sagt. Okay. Also passend zur übernächsten Folge könnten wir noch jemanden brauchen, der sagt, Round One, Fight! Aber dazu wann anders. Heute brauchen wir, also das ist auch eine Art Fachkraft, die man suchen müsste. Quasi einen Fachkraftsprecher. Ich meine, es gibt ja diesen Let's get ready to rumble Sprecher, den hat man ja immer dann geholt, wenn irgendwo große Boxkämpfe sind. Da brauchte man keine Fachkraft suchen, da wusste man, wo sie ist. Ja. Also, den haben sie später dann in den Computer eingebaut. Der Arme. Ja, ja, der arbeitet als Buffer. Ich will jetzt schon nicht mehr. Das ist so schön. Seit wir skypen mit Kamera, sieht man immer dich so leiden, wenn irgendwelche guten Wortspiele kommen. Ja, gut. Du könntest quasi den sterbenden Schwan verkörpern. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie der sterbende Schwan. Ja, dann muss jetzt nur noch ein Headhunter um die Ecke kommen und dich wegcasten. Wir sollen über Headhunter sprechen, wurde uns vorgeschlagen. Über, was war's, Erfahrungen? Sollten wir da über Erfahrungen sprechen? Sollten wir da über, wie war denn die Aufgabenstellung genau? Ich suche es nochmal raus. Genau, du kannst ja mal suchen, während ich kann das Ganze relativ gut abkürzen, weil so viele Erfahrungen mit Headhuntern habe ich gar nicht. Immer wenn ich Anfragen von Headhuntern bekommen habe, dann war das entweder für Glücksspiel oder für Tabakkonzerne. Und da meine Berufsprofession ja Content Management ist, das waren so die Momente, wo mein Gewissen gesagt hat, ne, Freunde. Ich trage mal kurz vor. Ihr habt über Fachkräftemangel gesprochen und Personaler. Daher habt ihr das Thema Headhunter ausgelassen. Wir kennen niemanden, also die Mail kam als Mail, das kam als Mail, als Wunschthema. Ja. Wir kennen niemanden, der über diese Menschen einen passenden Job gefunden hat und keinen Fall, in dem ein Headhunter unserem Unternehmen die passende Kraft herbeigeschafft hat. Wie überleben diese Unternehmen? Naja, also was ist die passende Kraft? Also wenn sie Hannelore gesucht haben, die sitzt in Mülheim. Da muss man keinen Headhunter engagieren. Was machen die jetzt? Keine Ahnung, vielleicht ist die Chefin von Kraft durch Freude. Ja, komm, Kraft durch Freude, die Arbeitsvermittlung. Vielleicht hat sie ja auch eine eigene Disco gegründet. Eine Art Kraftclub. Hm. Vielleicht managt sie jetzt Kraftclub. Ja, kann man ja machen. Die Hannelore ja macht demnächst die Claudia. Ja, genau. Soll ja Menschen geben, die können das und gehen, dann trotz allem politischen Hintergrund haben oder dann später in die Politik gehen. Mhm. Gut. Aber bevor wir jetzt über Tonsteine scherben und der Turm stürzt ein fabulieren, was wir nicht wollen an der Stelle. Wenn es ein neu gebauter Turm ist, dann ist es ein einstürzender Neubau. Und wenn zwei Türme einstürzen, sind es einstürzende Neubauten. Mhm. Gut. Mhm. Ja, also wir sollen über Headhunter sprechen. Du arbeitest in einem Unternehmen und hast Personalverantwortung gelegentlich, beziehungsweise du hast ja auch mit der Frage zu kämpfen, findet man bei euch vielleicht die passende Fachkraft? Dementsprechend bist du doch zum Thema Headhunter vielleicht. Also wir müssen kurz unterscheiden. Manche Headhunter glauben, sie wären so cool wie Boba Fett. Mhm. Boba Fett ist allerdings Bounty Hunter, nicht Headhunter. Unterschied. Kopf-Geldjäger und Kopfjäger. Ja, genau. Aber, also, Boba Fett ist ein Kopf-Geldjäger, wohingegen Kopfjäger vor allen Dingen im südostasiatischen Raum stark sind und Schrumpfköpfe herstellen. Genau. Oder eben Fachkräfte herbeischaffen. Ja gut, ich meine, wenn die eine Fachkraft herbeischaffen und die in einen Schrumpfkopf verwandeln, dann ist es naheliegend, dass das nicht die ideale Lösung ist. Wobei, wenn ich mir manche Chefs so anschaue, dann denke ich mir, ein Schrumpfkopf wäre die bessere Wahl gewesen. Gut, aber lass uns mal über Headhunter reden und vielleicht auch über Headhunter-Plattformen, weil ich glaube, Headhunter-Plattformen, also so diese Karriere-Plattformen können wir dann noch ausweitend hinzunehmen, weil darum haben wir nämlich nur am Rande gesprochen. Ja. Also es gibt ja diese verschiedenen Arten. Es gibt ja diese Leute, die quasi immer gezielt auf Suche gehen und auch gezielt nur Vermittlung machen. Ja. Das ist die eine Art von Headhuntern. Es gibt aber auch diese Arbeitskraftüberlassung-Firmen, die dann aber auch direkt Vermittlung machen. Du hast Ausbeutung falsch ausgesprochen. Bitte? Du hast Ausbeutung falsch ausgesprochen. Gut, also Arbeitnehmerüberlassung gibt es auf der einen Seite und Direktvermittlung auf der anderen Seite bei diesen Firmen. Und es gibt Firmen, die nur direkt vermitteln, also so Superkarrieristen-Vermittlungen machen. Ja. Ja gut, das ist ja bei vielen Firmen so, dass die, wenn sie nicht intern ihre Führungskräfte besetzen, du schreibst ja, der Daimler schreibt ja nicht aus, dass sie jetzt einen Vorstandsvorsitzenden suchen. Das machen die aber auch, glaube ich, nicht über einen Headhunter. Ja, das glaube ich schon. Echt? Ja, bestimmt. Also ja, also gut, Daimler vielleicht nicht, weil wenn du auf der S-Klasse vorne so einen Stern hast, dann kannst du selber auch jemanden ins Visier nehmen. Aber wenn du beim Bosch beispielsweise, die haben keine Sterne. Ja. Naja. Und vielleicht jetzt auch nicht der Vorstandsvorsitzende, aber vielleicht der Abteilungsleiter von der Abteilung 14 Zündkerzenherstellung oder was auch immer die machen. Gut, also ich kann über Headhunter eine Menge aus dem Nähkästchen plaudern, das will ich aber nicht. Ich kenne diese Geschichte mit dem Headhunter haben eigentlich nicht viel gebracht tatsächlich. Also wann immer ich mit einem Headhunter zu tun hatte, war das, also ich, wir müssen mal kurz differenzieren. Das Witzige ist ja, wenn man heutzutage über irgendwen spricht und über irgendwen negativ spricht, dann muss man ja dazu sagen, die sind meistens unheimlich schnell angepisst, die Leute. Ja. also du siehst ja, wenn Harald Welzer und Richard David Brecht über Journalisten sprechen, dann sind alle außer Markus Lanz, der ist einfach alles gewohnt, der ist einfach schmerzbefreit. Aber alle anderen Journalisten sind tiefgehend beleidigt und pissig. Ja? Ja. Gut, jetzt werden die trotzdem noch eingeladen zu Interviews, weil man sie quasi versucht vorzuführen und ein bisschen Werbung für das Buch zu machen, weil kriegt man vielleicht noch eine Beteiligung oder ja, was weiß ich. Oder wird nett erwähnt quasi, der hat sich auch mit dem unterhalten. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt was Negatives über Headhunter sagen, gehe ich natürlich davon aus, dass Headhunter sich erst recht nicht bei uns melden, weil die quasi angepisst sind und es nicht gibt. Aber es wäre doch eigentlich der Beweis, dass sie was können, wenn sie es schaffen. Also wenn jetzt ein Headhunter bei dir heute anruft und sagt, hier Zeilenende, wie schaut's aus? Dann sage ich, dunkel schaut's aus. Wir hätten hier einen super Job. Wir würden dich gerne vermitteln und zwar richtig gut, zu guten Konditionen. Wir haben richtig gute Kunden. Wir haben richtig gute Gespräche für dich. Wir würden dich vermitteln. Das würde ja ein Headhunter nicht machen, wenn er diese Folge hört, weil die werden ja völlig angepisst sein. Also es wäre jetzt quasi ein Proof of Concept, wenn ein Headhunter kommen würde und sagen würde, ich bin nicht angepisst und ich schaffe das, euch zu guten Konditionen zu vermitteln. Also, wir wollen nicht vermittelt werden zwingend, aber wenn uns einer um die Ecke kommt und sagt, hey, hier, wir haben voll den geilen Job für euch, ich glaube für 80.000 oder 90.000, das wurde doch jetzt kolportiert, die Jugend kommt überall hin und sagt, hey, wir hätten gern 90.000. Ja, ich habe das auch zur Kenntnis genommen, also falls ein Headhunter anruft, ich mache das auch für 85.000. Ja, ich auch, also ich bin sogar für 84 zu haben. Also. Ja, also 85 und 4 Tage Homeoffice in der Woche vielleicht. Ja. Nee, aber tatsächlich, also das Problem mit Headhuntern, ich glaube, das Problem bei Headhuntern ist immer, die versuchen, also mal ganz ernsthaft, der springende Punkt ist ja, die Position eines Headhunters ist ja in der Regel, dass er daraus profitiert, dass er dich vermittelt und zwar zu einem guten Gehalt. Ja. Weil dein Gehalt, das du bekommst, macht seine Provision aus. Das ist möglich. So tief in den Feinheiten von Headhuntern stecke ich nicht drin. Wie gesagt, die machen Schrumpfköpfe aus ihren Kunden. Jetzt ist es aber so, dass wenn der Headhunter sowieso 5 Kandidaten anbringt, ja, dann bekommt er ja, also es ist ja quasi wie ein Makler, der was verkauft. Für ihn ist es ja eigentlich scheißegal, wer das Haus, die Hütte am Ende kauft. Hauptsache es kauft einer und er kriegt seine Provision. Weil ohne Handel keine Provision. Jein, aber sprich weiter. Hä? Wie jein? Also ich würde den Unterschied dahin sehen, dass Maklerei meistens eine sehr einmalige Geschäftsaktion ist, wenn du nicht gerade, es sei denn, du machst viel Gewerbeimmobilien, wohingegen so eine Headhunter-Beziehung eigentlich recht relativ langfristig ist. Naja, wenn der Laden mehr Jobs sucht, ja klar. Die meisten Läden suchen mehr Jobs, weil das hat Kapitalismus so an sich, dass man immer mehr Arbeiter ausbeuten möchte. Jetzt ist es aber so, dass ich drück's mal anders aus, der Headhunter hat natürlich heutzutage ein bisschen ein schwereres Geschäft, weil ganz häufig werden Headhunter als zweite oder dritte Option einbezogen. Meistens schalten Unternehmen selbst Anzeigen. Ja. Gehen dann, also nicht, sie zeigen sich selbst an, das wäre bei manchen kapitalistischen Unternehmen vielleicht auch eine Idee, also einfach mal Selbstanzeige machen. Da hätten die bei dem Abgasskandal auch einfach früher drauf kommen können. Bitte wer? Da hätten die bei dem Abgasskandal, ich möchte ja keine Firmen nennen, aber da hätten die alle mal früher drauf kommen können. Was hatte dieses Kreditunternehmen aus München bitte für einen Abgasskandal? Nur weil der Vorstandsvorsitzende durchgebrannt ist, oder was? Sprechen wir jetzt von Osram. Hä? Naja, das ist jetzt so spontan das Einzige, was durchbrennen kann, so eine Glühbirne. Sind die in München? Ja. Na dann. Vielleicht sind sie ja gemeint. Schreibt uns. Nein, aber zurück zum Thema. Das Problem an Headhuntern ist ja, dass sie, also das Problem für die Headhunter ist eigentlich nur, dass sie selbst genügend Akquise machen müssen, um genügend Kandidaten zu finden, weil die meisten Unternehmen schalten natürlich eigene Stellenanzeigen, schauen über Vitamin B im Intranet nach, quasi kennt irgendwer im Unternehmen irgendwen, der irgendwas sucht. Dann gibt es natürlich die Headhunting-Plattformen, wir hatten ja schon darüber gesprochen. Plus, dann gibt es natürlich noch die klassischen Headhunter, die man losschickt. Und dann natürlich noch die klassischen Arbeitnehmerüberlassungs-Headhunter, die quasi schauen, dass man vielleicht dann vielleicht über die Arbeitnehmerüberlassung zumindest mal Fachkräfte ranbekommt, wenn man sich so schon nicht festbinden kann. Mhm. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ich hab ja jetzt so im Anfang des Jahres selbst noch einen Job gesucht. Mhm. Und um quasi den Wandel vom Ländle hier rüber zu schaffen. Aha. Jetzt ist es so, auch da hatte ich mit solchen Leuten zu tun. Mhm. Ich stelle mir gerade die Frage, wenn Unternehmen die HR-Ausgaben haben, dass sie sagen, wir machen Stellenanzeigen, wir bezahlen Headhunter, die wollen ja nicht nur, die leben nicht nur von der Provision, sondern manchmal auch von Gebühren vor der Vermittlung. Mhm. Dann diese Headhunting-Plattformen, dann noch dies, dann noch das, dann noch hier Sell und dann noch jenes. Ich stelle mir gerade die Frage, diese Ausgaben, die die für HR haben, die muss der Laden ja irgendwie wieder reinholen. Ja. Diese Ausgaben, die sie da erstmal wieder reinholen müssen, die können sie ja gar nicht für die Fachkraft ausgeben. Das heißt, wären die Löhne vielleicht besser, wenn Unternehmen einfach geilere Läden wären und man bei denen arbeiten wollen würde und man gar keine Headhunter bräuchte. Hast du gerade Headhuntern unterstellt, dass sie keine Fachkräfte seien? Headhunter sind ja vermittelnde Leute. Ja, aber es können ja trotzdem Fachkräfte sein. Ja, aber wir reden ja von Fachkräften, die wirklich gesucht werden. Naja, aber offenbar hat ja, also wenn der Bosch den Chef von der Zündkerzenabteilung neu besetzen möchte, dann haben die ja offenbar Bedarf an einer Fachkraft, die die Stelle besetzt. Also gibt's wohl Bedarf an Headhuntern. Ja, aber vielleicht könnte der Bosch einfach eigene gute Personale einstellen, die einfach selbst vernünftig suchen. Ich meine, Bosch ist ein schlechtes Beispiel. Bosch geht, glaube ich, nur über Arbeitnehmerüberlassung bei Neueinstellungen. Die lassen sich erstmal Leute temporär einstellen, weil die natürlich Budgetplanungen machen. Die gehen ja hin und sagen am Anfang des Jahres, wir haben dieses Budget für Personal. Und dann merken die am Ende des Jahres, jetzt ist aber gar nicht mehr das Budget da, um da eine Neueinstellung zu machen. Aber für Arbeitnehmerüberlassung geht's gerade so. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe beim Bosch bislang immer nur Festanstellungen gesehen. Also ich kenne eigentlich niemanden, der nicht über eine Arbeitnehmerüberlassung fast reingekommen ist. Dementsprechend Bosch ist da keine Seltenheit. Maybe. Egal, aber die müssen trotzdem jetzt als Beispiel herhalten, weil sie eingeführt worden sind. Du musst das mal, keine Ahnung, wo kommen wir denn da hin? Also sagen wir mal, so ein Headhunter bekommt 80.000 pro Vermittlung. Ja. Und man zahlt der Fachkraft auch 80.000. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir plötzlich der Fachkraft 160.000 Euro bezahlen? Dann machen wir auch den Markt kaputt. Ja, nee, du zahlst ja nicht dem einen Headhunter 80.000, der Fachkraft auch 80.000 und dann statt dem Headhunter 60.000, weil den Headhunter bezahlst du ja nur einmal, die Fachkraft hast du ja die ganze Zeit an der Backe. Ja, die macht das ja aber auch kontinuierlich. Amortisieren. Das heißt, auf Deutsch, du müsstest dann irgendwie gucken, dass die Fachkraft, keine Ahnung, 4 oder 5 Jahre davon bezahlt werden kann, was du dem Headhunter bezahlt hast. Oder du zahlst die 80.000 einfach 40.000 einem guten Personaler. Ja. Oder 60.000 in guten Personaler oder sowas. Ja, dementsprechend. Ja, den brauchst du ja nicht ständig. Also da ist es schon günstiger, mich einzustellen, weil wenn ich mich aromatisieren soll, dann reibe ich mich mit Erdbeermarmelade ein. Den guten Personaler brauchst du, der dann später für die Weiterbildung und Fortbildung und die Personalbetreuung da ist. Wenn du also jemanden hast, der das wirklich gut kann, dann brauchst du keine Headhunter. Das ist halt der Punkt. Also Headhunter sind ja irgendwie auch so... Ich drück's mal anders aus. Fast alle Versprechen, die mir Headhunter gemacht haben, waren am Ende alle irgendwie Bullshit. Und das Schlimme ist ja sogar noch, ein Headhunter ist ja... Also, kennst du Stille Post? Entschuldigung, ich bin ausgestiegen, als du von guter Weiterbildung und so gesprochen hast. Da habe ich mir gedacht, Märchenpodcast war erst doch erst nächste Woche dran. Kennst du Stille Post? Ja. Das Problem mit Stille Post ist, wenn ein Unternehmen einem Headhunter irgendetwas erzählt, ja, dann erzählt dieser Headhunter das dir. Ja. Das funktioniert beim Makler oder beim Gebrauchtwagenverkäufer, der irgendwie schlechte Nachrichten vermeiden möchte, sehr gut. Bei dem Headhunter ist das nicht so ganz ideal, weil spätestens, wenn du dann mit dem Unternehmen zusammenarbeiten sollst und dann ist dieses Rückgeben von dem Job nicht mehr so ganz einfach. Weißt du, wie ich meine? Aber dafür gibt's doch Probezeit. Da kannst du deinen Job zurückgeben. Ja, darum geht's ja. Dann hat aber das Unternehmen nichts. Wenn du allerdings ein Auto verkauft hast und es ohne Garantie los bist, alles supi. Wenn du ein Haus verkauft hast und der Notar quasi sein Auto drunter gesetzt hat und das Haus ist einfach dann doch nicht so toll, dann Pech gehabt. Ja. In gewisser Form. Also es gibt natürlich immer noch Gewährleistungsgeschichten, die da so ein bisschen reinspielen. Also wenn irgendwas verschwiegen wurde oder sowas. Aber in dem Fall, ich drück's anders aus. Ich habe mit Headhunter zu tun gehabt. Die erzählten mir von einem Job. Ja. Und ich habe mich auf dieses Vorstellungsgespräch auch vorbereitet und hatte dann dieses Gespräch mit diesem Unternehmen. Ja. Und das erste Gespräch war dann auch supi, weil das war einfach so ein Stil- und Personality-Gespräch, also im Sinne von, wie ist die Person drauf, wie ist das Unternehmen drauf, groovt man sich aufeinander ein, läuft das alles super. Und dann kam man so zur Entscheidung, hey, der Laden ist cool, der Mitarbeiter ist cool, jetzt in medias res, nächstes Thema ist Fachgespräch. Und dann sitzt man in einem Fachgespräch und dann merkt man so, warte mal, das Unternehmen will was komplett anderes, als der Headhunter eigentlich erzählt hat. Ja. Das kostet beide, nämlich das Unternehmen und den Bewerber, unheimlich Zeit. Ja. Und den Headhunter eigentlich auch. Also im Grunde ist es eine Lose-Lose-Lose-Situation, weil niemand hat was davon, außer alle haben Zeit verloren. Ich finde, das ist eine Win-Win-Win-Situation, weil das so vorgezogener Realitätsclash ist, den du früher oder später mit deinem Unternehmen sowieso hast, dass die was ganz anderes von dir wollen, was du dir eigentlich so vorgestellt hast. Ja, das ist der Wandel der Geschichte. Also du fängst irgendwo an, keine Ahnung, als netter Hausmeister und zack, moderierst du Stern-TV oder sowas. Der Herr Laschka war vorher Hausmeister? Nein, war er nicht, aber ich wollte es einfach nur auf die Spitze treiben. Ach so. Die Karriere leider bei RTL übertreiben. Die Karriere leider bei RTL fegen. Guck dir Markus Lanz an. Der moderiert jetzt Stern-TV. Nein, aber der war ja erst der Loverboy von der Strohwange und ist jetzt immerhin der Loverboy von Brecht und Lauterbach zugleich. Also er hat sich quasi hoch. Ja? Moderiert. Das hast du jetzt sehr höflich formuliert. Ja. Meinst du, der Markus ist über einen Headhunter an den Karl gekommen? Nee. Ich glaube, Karl Lauterbach hat in seinem medizinischen Labor ganz eigene Köpfe. Ich glaube, da ist eher der Karl der Headhunter. Ich kenne nur Karl den Käfer, aber das ist ein anderes Thema. Wir müssen an dieser Stelle sagen, nein, Karl Lauterbach hat kein geheimes Labor, in dem er Schrumpfköpfe hat. Ich glaube, er neigt zu Klagen. Also, nee, wir dementieren, Karl Lauterbach hat das nicht. Ja, und selbst wenn wir, außerdem geht das am Ende genauso wild wie die Nummer mit der Pizzeria von Hillary Clinton sonst. Genau. Nee, also. An dieser Stelle möchten wir kurz feststellen, Karl Lauterbach ist nicht Hillary Clinton, danke. Und auch nicht Markus Lanz. Das sind tatsächlich zwei Personen. Das ist kein Spiegeleffekt. Es ist nicht wie bei den Ehrlich Brothers alles irgendwie. Bei den Ehrlich Brothers ist auch alles ehrlich. Sogar die Frisur. Ja. Aber also das heißt, warte, wir können uns ja, also wir können mal festhalten bis zum aktuellen Moment Headhunter also irgendwie schlecht. Ja, ich stelle mir so die Frage, Headhunter bringen möglicherweise in gewissen Bereichen sicherlich die richtigen Leute zu den richtigen Jobs, wenn das Unternehmen, ich glaube, Headhunter sind so ein Brückenhelfer, wenn das Unternehmen geil ist. Also Headhunter sind quasi die Gaskraftwerke in der deutschen Jobmaschinerie. Ich versuch's mal so zu erklären. Ich hab mich vor Jahr und Tag mal als Redakteur und Journalist mit dem Thema Fachkräftemangel tatsächlich beschäftigt in der IT und vor allem mit Lösungsstrategien. Und eine der Lösungsstrategien, die damals noch fruchtete, außer natürlich der politischen Agitation, war tatsächlich ein attraktives Unternehmen zu sein. Also damals waren diese Good Place to Work Auszeichnungen noch was wert und noch richtig frisch. Also die waren noch richtig gut. Da zählte noch viel. Heutzutage gibt's ja 20.000, eigentlich mögen es unsere Mitarbeiter hier. Da findet die Wahl so ein bisschen auch statt wie unter ukrainisch besetzten Verhältnissen. Also da stehen halt Menschen und sagen, hey, magst du unserem Unternehmen nicht möglicherweise eine gute Bewertung geben, dann könnten wir vergessen, dass wir hier ein Schriftstück haben oder dass wir deinen Namen und unseren Namen setzen und dann bist du nicht mehr da. Weißt du, ich meine? Ja. Sprich weiter, ich höre dir andächtig zu. Also das ist ja der Punkt, es gibt ja diesen Fall, dass du möglicherweise Bewertungen von Unternehmen heutzutage dann nochmal anders wahrnimmst, als es früher wahrgenommen hast. Früher haben Menschen Good Place to Work noch selbstständig ausgefüllt, heute wird es meistens im Beisein des Chefs gemacht. Das ist so ein bisschen wie Bundestagswahlen, wenn der Zivi dabei war. Dann hat der Opa, der normalerweise NPD wählt, halt aus Versehen doch mal irgendwie ein leicht höheres Kreuzchen gemacht. Vielleicht so im Notfall bei den Christdemokraten, bei den Grünen, bei der SPD, bei der FDP. Vielleicht hat er sogar Linke gewählt, man weiß nicht. Ja, aber das nennt man ja gemeinhin Karma. Also, nee, das nennt man Zivi. Also hätte dann da quasi Karma der deutschen Wirtschaft. Jetzt ist es so, also erstens, Headhunter sind immer ein Kommunikationsrisiko, weil im Grunde geht es ja darum, dass die tatsächlich vermitteln müssen, was Sache ist. Und ich glaube, sobald das Unternehmen, das einen Headhunter anstellt, A, ultra attraktiv ist, und B, klare Definitionen rausgibt. Also, hallo, wir suchen einen Programmierer für, keine Ahnung, C++. Oder C++. Je nachdem, wie man es haben möchte. Nein, also, wir suchen, keine Ahnung, wir suchen einen Turbo Pascal 5 Programmierer. Wenn du klare Definitionen machst, wir suchen einen Programmierer, der in genau der Programmiersprache arbeiten kann, wir suchen genau das, was da steht, ja, auf dem Zettel, wir suchen jemanden, der, keine Ahnung, HTML, CSS, JavaScript und was weiß ich was kann und Webseitendesign. Ja. Wenn du genau sagst, oder du sagst, hallo, wir suchen jemanden, der WordPress administrieren kann. Mhm. Wenn du genau das in so eine Definition reinschreibst, oder keine Ahnung, ABBA-Programmierer oder was weiß ich, was das alles so. Die Leute haben es verstanden und sie haben auch den Witz verstanden, dass man für Turbo Pascal 5 auf dem Friedhof suchen muss. Ja, die Leute haben aber nicht verstanden, dass CC+ quasi nicht existiert, sondern es C++ heißt. Das stimmt. Aber ja, gut, dann kann das funktionieren. Das ist, glaube ich, so. Genau, dann kann es funktionieren. Das heißt auf Deutsch, es ist sogar im Gegenzug anders, dass der Headhunter in dem Fall ein Doorkeeper ist, weil ein Headhunter sucht quasi die passenden Fachkräfte. Aber stell dir mal vor, ein Unternehmen schreibt aus und sagt, hallo, wir suchen genau das. Dann hast du am Ende die ganzen Arschnasen, die das eigentlich nicht können, aber trotz allem eine Bewerbung einreichen. Ja. Es gibt ja diese lustige Geschichte, dass man sagt, Männer lesen eine Stellenanzeige und sagen, das eine davon kann ich, da bewerbe ich mich. Und Frauen lesen das von oben nach unten und sagen, ah, eins davon kann ich nicht, ich bewerbe mich da mal lieber nicht. Mhm. Ich glaube, Headhunter sind da der Door-Opener, dass sie sagen, okay, ich suche die Leute, die genau das können, was das Unternehmen sucht. Ja. Und stell die dem Unternehmen vor, beziehungsweise ich habe meine Kartei und stelle das quasi vor. Mhm. Stelle da aus dieser Kartei quasi vor, wen ich da habe, wer auch genau das kann. Und den erzähle ich auch von dem attraktiven Unternehmen, das da sucht. Ich meine, du siehst so Buden wie, keine Ahnung, Google und Co., die gelten als richtig angenehme Buden. Auch die Gaming-Industrie hat teilweise einen relativ guten Ruf, außer natürlich so Endphasen vor Spielen. Ich habe da so von einzelnen Unternehmen gehört, die ein bisschen Probleme mit ihrer Kultur im Umgang mit Frauen haben. Ja gut, aber wir reden ja jetzt ganz genderneutral. Hab ich nur so von gehört, wollte ich. Arbeiten bei Google stelle ich mir ungefähr so vor wie die Hölle, aber das ist ein anderes Thema. Ja gut, ich meine, kurz vor Spiele-Release sind, glaube ich, auch viele Programmierer einfach mal nur im Tunnel und im Stress. Wenig im Schlafzimmer und wenig auf der Couch, sondern tatsächlich schlafend am Schreibtisch vielleicht so 4 Stunden, damit 24 Stunden irgendwie mit 20 Stunden Arbeit endet. Ja, aber bin nach wie vor der Meinung, dass das kein gutes Arbeitsumfeld ist, aber das sei mal dahingestellt. Ja. Auf der anderen Seite liest du deinen Namen am Ende von einem Videospiel, wenn es durchgespielt wird. Also. Es ist aber nicht so, dass die Welt untergeht, wenn das Spiel eine Woche später kommt. Und in den allermeisten Fällen ist es halt schlechte Planung, wenn man am Ende irgendwie noch eine Woche lang nur Stress hat. Gut, aber wir wollen mal drauf raus, es gibt tatsächlich einfach Unternehmen, die einen attraktiven Ruf haben, und ich glaube, wenn die losziehen und auf den Markt gehen und mit ihrem Namen werben und sagen, hallo, wir suchen, dann wird es an einigen Stellen so, dass sie wesentlich mehr Bewerbungen bekommen, als es tatsächlich Kandidaten gibt, die wirklich sinnvoll sind, und da dann auszusortieren, ist auch gar nicht so einfach an manchen Stellen, weil du natürlich auch ganz viele gefälschte Lebensläufe wahrscheinlich da reinbekommst. Die bekommst du halt bei einem Headhunter eher weniger. Also der Headhunter ist in dem Fall der Sortierer, der tatsächlich als Doorkeeper arbeitet. Mhm. Ich glaube, da funktioniert es. Attraktives Unternehmen plus klare Definition. Da funktioniert es. Ansonsten sind Headhunter, glaube ich, tatsächlich die Pest am Arsch der Bewerbungsindustrie. Ich möchte noch einen dritten Punkt ergänzen, der, glaube ich, relevant ist, weil du das gerade sehr nur von einer Seite betrachtet hast, nämlich sehr mechanistisch, Bewerber passt auf Fähigkeiten. Was ein guter Headhunter auch leisten muss, ist, finde ich, die Kultur des Unternehmens verstanden zu haben. Mitteleuropäisch ausbeuterisch, was ist daran jetzt so schwer zu vermitteln? Naja, es gibt, du kannst mitteleuropäisch ausbeuterisch arschlöchig reserviert oder jovial sein. Ich glaube nicht, dass, stell dir vor, du hast zwei komplett identische Marketingjobs. Wirklich komplett identisch, in zwei komplett unterschiedlichen, komplett gleichen Firmen, bis auf die Tatsache, dass in der einen überall Anzüge getragen werden, es sie heißt und man möglichst wissen muss, wie man einen Hummer kunstvoll zerlegt, wohingegen in der anderen es sehr klug ist, zu wissen, was gerade Aktionsburger bei Burgerbraterei deines Vertrauens ist und wir uns alle jovial duzen. Ja. Ich wäre total falsch in dieser Burgerbude. Wieso? Du magst Leute nicht duzen. Richtig. Du bist im Marketing. Duzt ihr euch nicht? Ja, ich duze die Kunden weg, aber das ist ja was anderes. Das ist beruflich bedingt. Außerdem wollte ich schon immer mal wissen, wie man den Humor zerlegt. Also ich kann dir sagen, wie man Humor zerlegt. Da muss man einfach mal in ganz viele Folgen früher reinhören. Von die Elite, das Archiv quasi. Ja? Ja. So können wir es eigentlich nennen. Die Elite, das Archiv, nicht die Elite, das Magazin. Ich hake mal ab, dass du den Werbeblock hiermit erfolgreich absolviert hast. Aber also letzten Endes denke ich, also eigentlich kannst du es doch runterbrechen auf Headhunter funktionieren dann, wenn es eine ausgelagerte Personalabteilung ist. Wenn du dein Personalsourcing outgesourced hast, und zwar an einen festen Dienstleister. Nee, weil du hast ja meistens trotz allem noch eine eigene Personalabteilung wegen Weiterbildung und Fortbildung. Ja, aber zumindest den Teil der Personalfindung. Und im Zweifelsfall können die auch Führungskräfteentwicklung, fürchte ich. Ja, wobei, da wollen die viel mehr Geld, als du tatsächlich für eine eigene Fachkraft im eigenen Haus haben möchtest. Das hindert ja noch lange niemanden daran, was outzusourcen. Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, also wie gesagt, wenn wir negativ über Headhunter reden, wir lassen uns gern vom Gegenteil überzeugen. Das Problem ist nur, der Proof of Concept wird schwierig werden, weil, wie gesagt, die meisten Headhunter funktionieren nicht. Gerade in solchen Laberbereichen wie unseren, weil, sag mal, du suchst einen Digital-Marketing-Manager. Ich suche einen Digital Marketing Manager. Dann hast du genau das Problem. Was heißt denn für dich Digital Marketing Manager? Also was ist für dich die Kernessenz von Digital Marketing? Was soll dieser Mensch können? Weil es gibt Spezialisten im Digital Marketing und es gibt Allrounder im Digital Marketing. Es gibt die Leute, die dann tatsächlich nur SEO können. Es gibt dann die Leute, die nur den ganzen Social Media Club da können. Es gibt die Leute, die den E-Commerce Bereich richtig gut beackern. Es gibt die Leute, die Babykotzwärmer aber auch in die komplette Breite vertreten können. Ja. Oder im Immobilien. Ja. Oder, keine Ahnung, unnötige Geldbeutel. Deshalb gibt es ja für Menschen, die SEO richtig gut können, die Jobbezeichnung SEO-Manager. Für Menschen, die Social Media sehr gut können, die Bezeichnung Social Media Manager. Für Menschen, die E-Commerce sehr gut können, die Bezeichnung E-Commerce Manager. Und für alle anderen gibt es dann das bunte Potpourri der Digital- und Online-Marketing-Manager. Genau. Und dann liest du so eine Stellenanzeige und liest da Digital-Marketing-Manager SEO. Was ist das dann? Ist das ein Digital-Marketing-Manager, der einen Fokus auf SEO hat oder der ausschließlich SEO macht? Und genau da wird von der Trendschärfe her schwierig. Weißt du, wie ich meine? Das ist so das Problem. Du hast dieses Trendschärfe-Problem. Ja, das machst du aber nur auf, weil du weil du voll auf Fähigkeiten guckst. Deshalb sage ich ja, wir müssen auch mehr über Dings sprechen, über kulturelle Fähigkeiten. Ich habe zum Beispiel letztens eine lustige Stellenanzeige gelesen, in der stand da tatsächlich dran, die suchen einen Digital-Marketing-Manager. Ja. Und dann stand da tatsächlich dran SEO. Ja. Und dann stand da dran, dass dieser Mensch aber sowohl Grafikdesign können soll. Ja. Weil Website-Design, Grafikdesign. Ja, ja, ja, ja. Und dieser Mensch soll aber bitte auch noch JavaScript programmieren. Ja. Und da ist für mich so dieses, ja, was sucht ihr jetzt? Einen Webdesigner, der auch SEO kann? Sucht ihr einen SEO, der aus Versehen auch Photoshop und JavaScript kann? Oder was suchen die genau? Und da sitzt du dann dran und denkst dir so, okay, und das soll jetzt einen Headhunter vertreten? Du denkst einfach zu viel. Der Headhunter erzählt dir doch eigentlich auch nur, dass er eigentlich das eine und das andere und vielleicht noch das dritte sucht, in welchem Fokus das aber dann tatsächlich in der Stelle relevant ist. Das kann dir nachher nur der interne Personaler oder vielleicht der Stelleninhaber, der weggeht, sagen, weil der weiß am ehesten, was er eigentlich die letzten Jahre verbrochen hat. Schlimm ist natürlich, die Leute lernt man meistens nicht kennen, weil aus gutem Grund, weil die erzählen einem, warum sie gehen. Ja, naja. Und deswegen, ja. Ja, wobei du eine Stelle natürlich gerade im Online-Marketing einfach neu ausrichten kannst, wenn da jemand geht. Man hat ja so seine eigenen Herangehensweisen und kann dadurch ein Unternehmen auch prägen. Aber du denkst einfach zu viel nach. Einfach erstmal bewerben. Und wobei dieses Bildbearbeitung, das ist, glaube ich, so ein Standardding. Ich glaube, mittlerweile gibt es irgendwie ein Gesetz. Ich habe es nur verpasst, dass das veröffentlicht worden ist. Wahrscheinlich das gute Grafikgesetz oder sowas, das in Stellenanzeigen für Online-Marketing-Manager immer drinstehen muss, dass die mit der irgendeine Formulierung, dass sie halt mit der Adobe Creative Suite arbeiten können. Und ich bin ja der Übergrafik-Mensch. Ich bin dann immer versucht, wenn ich sowas lese, mal eine Bewerbung hinzuschreiben mit dem dezenten Hinweis, dass ich das Ding installieren kann. Du darfst jetzt an dieser Stelle gerne Werbung für deinen Blog machen und für die Grafik deines Blogs. Das war damals ja schon trotz. Und ich bin mittlerweile, das stand damals auch in meiner Stellenbeschreibung drin. Dass ich Grafik machen könnte, Grafik können machen muss. So, die ist das, ne? Bei uns sind ja Produktmanagement und Marketing getrennt. So viel kann ich, glaube ich, erzählen. Und ich bin tatsächlich in der gesamten Doppelabteilung der Einzige, der die Adobe Creative Suite nicht auf dem Rechner hat, weil er sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt und einfach behauptet, dass die Lizenz bei ihm verschwendet ist. Ja. So viel zu meinen grafischen Fähigkeiten. Ich mache, wenn ich Grafiken brauche, dann bastel ich mir mit Paint so fiese Bilder, die absichtlich hässlich aussehen, wo dann pinker Hintergrund, gelbe Schrift, Comic Sans und dann Test, Test, Test steht. Wann ich gefragt wurde, ob ich Grafik kann, sage ich, naja, ich kann schon diese Bilder zusammenbauen und es sieht am Ende, also ich kann Sachen freistellen im Zweifel, es sieht dann auch ein bisschen nach was aus. Also ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, die Grafiken, die Elite-Cover sind, die stammen aus meiner Mache. Mhm. Die sind zwar meistens nicht künstlerisch wertvoll, aber sie sind halt da und so schlimm sehen sie nicht aus. Ja. Und die gehen ja auch mit einem Photoshop Elements ganz geschmeidig sogar. Also ich habe noch nicht mal eine Creative Suite, sondern tatsächlich entsprechend, die Creative Suite ist bei mir auch nicht auf dem Rechner, nicht nötig. Ich krieg das mit Elements hin. Im Notfall könnte ich es wahrscheinlich auch mit Paint zusammenbauen. Möglicherweise. Wenn es nötig ist. Gut. Wenn der Freistellung geht in der Zwischenzeit, ich habe da lange nicht mehr reingeguckt, merke ich gerade. Auf alle Fälle, ja, also solche Sachen. Oder mit GIMP. Wahrscheinlich könnte ich es mit GIMP zusammenschrauben. Ich habe vor ewig und drei Tagen mit CorelDRAW gearbeitet. Jetzt erinnere ich mich gerade. Ich glaube, mit GIMP kann man es auch machen. GIMP hatte ich bei meinem Ex-Arbeitgeber ja auch zeitweise. Das ist ja das Witzige. Man hat mir ja immer vorgeworfen, dass die Social Media Grafiken nie so pralle sind. Wenn man bedenkt, dass ich die entweder mit meinem privaten Adobe zusammengeschmiert habe oder mit dem arbeitstechnischen GIMP, dann muss man dazu sagen, GIMP ist nicht meine Software. Und damit Grafiken hinzukriegen, ist gar nicht so schlecht, glaube ich, gelaufen für mich. Dementsprechend, ja, dementsprechend kann man, glaube ich, sagen, können tue ich es, aber das wäre zum Beispiel in Stellenanzeigen etwas, wo ich sagen würde, nee. Das ignoriere ich deshalb einfach. Habt ihr vielleicht eine Praktikantin irgendwo, die Grafik kann? Die kann dann gern zuliefern, gerne, aber... Also im Notfall Bilder zusammenschrauben, kann ich eine Bildauswahl treffen von irgendwelchen Events oder sowas für Unternehmen, kriege ich auch gerade so hin. Oder, keine Ahnung, irgendwo unten rechts oder links ein Logo einbinden mit Photoshop geht auch. Wenn es jetzt halt darum geht, dass da irgendwie so eine Fotokomposition mit hier noch ein richtig schönes Grid und alles drum und dran. Ja, muss ja nicht sein. Das ist jetzt nicht meine Welt. Aber ich glaube, genau solche Kommunikationsdinge, die sind es halt, die ein Headhunter in unserem Bereich nicht so leisten kann manchmal. Weil das Unternehmen ja selbst manchmal nicht weiß, was es genau möchte. Manchmal. Man denke sich hier die Anführungszeichen. Nee, manchmal wissen es Unternehmen wirklich nicht, weil das Witzige ist ja auch... Unternehmen wissen nie, was sie wollen. Weil wenn du mit manchen Unternehmen sprichst und fragst, ja, Leute, was genau wollt ihr eigentlich da haben? Also was genau soll der Social Media Manager oder was soll... Also Social Media Manager ist ja auch so ein lustiger Begriff. Du glaubst jetzt vielleicht, hey, der ist für Facebook und Instagram und für LinkedIn oder sowas zuständig. Oder für TikTok oder ja, für YouTube. Oder für Xing. Pinterest. Oder für Pinterest. Oder was weiß ich. Es gibt aber auch Unternehmen, die sehen in diesem Social Media Manager einfach mal alles. Und der Social Media Manager soll dann meistens sogar noch eigentlich das Podcast-Projekt mit betreuen. Und vielleicht soll er eigentlich auch noch Messebegleitung machen, denn er kann ja auf der Messe ja auch immer Fotos machen. Mhm. Und er kann ja auf der Messe auch so ein bisschen Feedback geben und Gespräche führen. So im Grunde ist er dann auch noch der Kommunikationshelfer auf der Messe, wozu man normalerweise Azubinen und Azubis nötigt oder ja, die netten Sekretärinnen oder ja, Leute, die Vertrieb machen oder einfach Menschen, die gerne mit anderen Menschen reden. Mhm. Ja, Social Media Manager sind ja nicht immer zwingend die Leute, die mit anderen Menschen gerne reden, denn sie haben ja schon mit den Menschen auf Facebook zu tun, da wollen sie nicht auch noch in der Realität mit ihnen zu tun haben. Weil auf Facebook können sie quasi verdrängen oder können sie blocken oder verbergen. Versuch mal einen Menschen zu blocken oder zu verbergen in der Realität. Ja, es ist schwierig. Die meisten Online-Marketing-Manager an meiner Beobachtung nach tatsächlich bestehen auf das Online, weil sie Menschen nicht leiden können. Alle anderen, die Menschen in Kontakt haben möchten, machen entweder klassisches Marketing oder gehen gleich in den Vertrieb. So, ich glaube, Headhunter haben aber noch ein anderes Problem. Fachkräftemangel. Nee, der Fachkräftemangel ist ja eigentlich eher ein Vorteil für sie, weil dadurch haben sie ja Job. Ich glaube, das Problem, was die meisten Headhunter haben, ist, sie müssen etwas verkaufen, was möglicherweise, deswegen ist es eine Art Vertriebsjob, was möglicherweise gar nicht so top ist. Also wenn ich mich so, pass auf. Surprise, kapitalistische Erwerbsarbeit. Nein. Ja, kapitalistische Erwerbsarbeit ist ja in dem Fall nicht das Schlechteste. Das Problem ist eher, ich hab im Zuge dieser Folge mal so ein bisschen meine Lausche aufgesperrt und hab auch mal so rumgefragt, so hey, wie schaut's aus? Habt ihr so Erfahrung mit Headhuntern? Habt ihr so ein bisschen Vermittlungserfahrung? Und das Interessante ist, wenn du so die Leute fragst, dann kamen Headhunter meistens mit einem guten Angebot um die Ecke und sagten, hey Leute, ey, ich habe hier einen Job für euch, der ist gut bezahlt und in einem attraktiven Unternehmen und es ist spannend und interessant und dann fragst du, dann wird nachgefragt, ja, was heißt denn attraktives Gehalt und attraktives Unternehmen? Und meistens stellt sich raus, es ist entweder so ein Unternehmen, das so in der direkten Konkurrenz zum aktuellen Arbeitgeber ist, was immer so ein bisschen fishy ist, von A nach B zu wechseln. Also wenn du von Babykotzwärmer 1 zu Hersteller zu Babykotzwärmer Hersteller 2 wechseln würdest, wäre schon fishy. Ich finde das legitim, aber... Ja, wenn du halt gute Fachkräfte von Laden 1 abwirbst, zu Laden 2 direkt abwirbst, im Sinne von, wir nehmen den Typen einfach weg, weil die können da was. Also der Laden macht was Gutes und wir nehmen den einfach nur den Menschen weg. Das Problem ist nur, an der zweiten Stelle steht dann meistens dieses attraktive Gehalt und das passt dann meistens nicht. Originalgeschichte, junge Dame macht Projektmanagement, erzählte, sie verdient bei ihrem jetzigen Arbeitgeber ungefähr 92.000. Mhm. Also ein Schnäppchen. Und der Headhunter erzählte ihr, ja, attraktives Gehalt. Es wird auf jeden Fall mehr als das, was sie jetzt verdienen. Und er kam dann tatsächlich mit einem attraktiven Angebot um die Ecke. Also er nannte das attraktiv. Und das attraktive Angebot umfasste, jetzt festhalten, 94.000. Mhm. Jetzt ganz kurz jeder den Taschenrechner rausgenommen und ausgerechnet 2000 Euro geteilt durch 12. Mhm. Was das ungefähr an monatlichem Gehalt mehr ausmacht. Also was hast du mehr auf dem Zettel und was hast du nach Steuern logischerweise mehr auf dem Konto? Mhm. Und was nimmst du aber dafür auch in Kauf? Weil wenn du von Unternehmen A zu Unternehmen B wechselst, dann zerschneidest du in gewisser Form das Tischtuch bei Unternehmen A so ein bisschen. Findest du? Naja, wenn du zur direkten Konkurrenz wechselst, müsstest du bei einer Rückkehr schon erklären, warum du zurückkehrst. Unternehmen haben keine Art von Loyalität verdient. Das ist ein Geschäft. Jaja. Aber ich vergiss es nicht. Also, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, selbst wenn du an Punkt B dann anfängst, musst du ja mit einer Probezeit arbeiten. Und in dieser Probezeit, die kann auch enden. Und wenn du nach einer Probezeit, selbst wenn du in Kontakt bleibst zu deinem alten Unternehmen und freundlich und gut dich führst, dann ist es immer noch so, dass dein altes Unternehmen natürlich gucken wird, dass es die Stelle, die du jetzt aufreißt, dieses Loch möglichst zügig besetzt. Das heißt auf Deutsch, selbst die Rückkehr zum alten Unternehmen ist dann nicht so einfach. Plus, du musst, wenn du bei einem Unternehmen A bist, dann zu B gehst, bei Unternehmen C dann irgendwann erklären, warum du eigentlich bei Unternehmen C, B wieder weg bist oder möglicherweise gegangen wurdest. Das heißt, es ist auch immer so eine etwas tricky Geschichte, für 2000 Euro mehr im Jahr diesen Wechsel zu machen. Ich finde, du betrachtest das zu moralisch. Also ich meine, wenn du es mit einer Branche zu tun hast, wo es offenbar gang und gäbe ist, dass man sich mit dem Headhunter gegenseitig die Leute abjagt, dann gehört es zum guten Ton, sich abjagen zu lassen. Und dass ein Mitarbeiter abgejagt wurde, sagt auch etwas dann über die Qualität aus, dass das ein Mitarbeiter ist, den auch das andere Unternehmen haben möchte. Und damit bist du wieder in einer ganz anderen Verhandlungsposition. Also so fishy finde ich das tatsächlich gar nicht. Ja, du bist in einer anderen Verhandlungsposition. Aber wenn dann 94.000 als Verhandlungsposition zu 92.000 im Kontrast steht, ist das nicht wirklich eine Verhandlungsbasis. Weil diese 2.000 mehr für die Tatsache, dass du in eine sechsmonatige Probezeit wieder gehst, ist einfach nicht wert. Dann gehst du als... Deswegen sag ich ja, gut, aber dann sagst du danke, aber nein, danke. Und dann, beziehungsweise genau. Dann sagst du... Jo, das ist schön, aber das ist, also mal ganz, wenn ich die Dame gewesen wäre und der Headhunter mir mit 94.000, also mit 2.000 mehr ums Eck gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, also vielen Dank für das Angebot, aber das sind 5.000 weniger, als ich aktuell bekomme. Also ich habe schon sechsstellig erwartet. Ja, der Haken daran ist eben der, dass du Zeit dafür aufwendest. Diese ganze Geschichte kostet ja Zeit. Ja gut, aber mal ganz ernsthaft, wenn du keinen Bock drauf hast, dann sagst du, wenn der Headhunter anruft, ja, sorry, danke, nee, ich bin gerade zufrieden. Ja, die Frage ist halt die, wenn der Headhunter was Attraktives anbringt, ist es ja attraktiv und dann passt das ja. Ja, aber wenn du bei deinem Arbeitgeber glücklich bist und da gar keinen Bock drauf hast zu wechseln, dann sagst du beim Headhunter auch nicht spaßeshalber. Lass mal. Naja, es gibt ja so die Mischung. Es gibt ja, also gerade in diesem Bereich Projektmanagement, gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, okay, das ist halt ein gut bezahlter Job. Bevor du gar nichts machst, machst du sowas. Ja. Aber dann hast du dich entschieden, dass du ein karrieristisches Arschloch bist und das deine Priorität ist und dann musst du halt auch mal ein bisschen Zeit und Mühe investieren. Du, nicht jeder Stein, den du abklopfst, ist ein Goldnugget. Ja, mit dem Haken, ich meine, du musst ja auch überlegen, was du dann halt hast, also wenn du die das Angebot bekommst, für 260.000 zu arbeiten oder nicht zu arbeiten, ist schwierig, glaube ich. Plus, es gibt ja auch diese Arbeitsmoral in diesem Land noch immer, dass wenn du quasi nicht arbeitest, dann ist es irgendwie immer seltsam. Ja, aber du kannst ja, wie gesagt, du bist ja in Lohn und Brot, dann kannst du halt schon mehr dann rein sagen. Ich finde es so interessant, ein Freund von mir schreibt tatsächlich in seinen Lebenslauf, der ist selbstständig, der schreibt da rein, er ist selbstständig. Mhm. Das ist der durchweg. Ich habe ihn dann gefragt, sag mal, warte mal, du arbeitest doch manchmal gar nicht. Sagt er, ja klar, aber es steht ja drin, dass du selbstständig bist. Da stellt niemand die Frage, wie viel verdienst du damit? Also ob du da jetzt, keine Ahnung, ob du da jetzt im Monat 10.000 heimbringst, 5.000 heimbringst und davon aber nicht wirklich nachsteuern mit einem drum und dran irgendwie Sachen bezahlen kannst, die du im Notfall hast, oder ob du sogar nur 2.000 verdienst und halt gucken musst, wo du bleibst, das steht nicht im Lebenslauf, da steht nur drin, dass er selbstständig ist. Ja. So, dann hat er noch 2, 3, 4, 5 Kundenrezensionen, die drinstehen, also Leute, mit denen er Kooperation eingegangen ist, die schreiben das natürlich, da steht aber auch nicht dran, der hat für die in den Zeitraum mit denen zusammengearbeitet, sondern da steht drin, dass er zusammengearbeitet hat mit denen. So, und damit geht er auf Akquisetour und damit sucht er, ja, das funktioniert bei diesen Menschen, der kriegt dadurch immer wieder neue Kunden. Ja. Mhm. Und das ist halt das Interessante, ich glaube, wenn dieser Mensch sich bewirbt irgendwo, dann wirkt das zumindest nicht so, als wäre er irgendwann arbeitslos gewesen oder hätte er mal 2 Monate einfach nichts getan. Ja, wenn der Mensch nach Südostasien rüberfliegt und da 2 Monate rumchillt, steht das nicht in seinem Lebenslauf, weil er ist ja weiterhin selbstständig. Du kannst auch, wenn du einen Job hast, 2 Monate nach Südostasien fliegen und dein Leben chillen. Du hast nur 30 Tage Urlaub, wie geht denn das? Du hast, wenn ich das richtig weiß, einen Urlaubsanspruch von 20 Tagen oder so, 24. Das heißt, das, was du an Urlaub hast, ist Verhandlungsmasse. Okay. Ja, oder unbezahlter Urlaub. Das geht auch immer. Wie gesagt, das ist alles Verhandlungsmasse. Ja gut, aber Fakt ist auf jeden Fall, ja, solche Tricks gibt's natürlich auf der anderen Seite, aber wir sollen über Headhunter reden, also. Ja. Habt ihr schon mal einen Headhunter eingesetzt und habt ihr über den eine passende Stelle gefunden? Nicht ich persönlich, aber bei uns werden, soweit ich weiß, die Teamleitungspositionen von einem externen Dienstleister besetzt. Und es klappt. Mal besser, mal schlechter. Wir haben aber auch keine eigene Personalabteilung. Okay, gut, dann ist es einfach nur ein externer Dienstleister quasi. Es ist nicht wirklich ein echter Headhunter, sondern eine externe Personalakquise. Ja, die ist schon für, soweit ich das weiß, dafür da. Ja, ist es ein Personaldienstleister im klassischen Personaldienstleister-Bereich? Not my cup of tea. Weiterbildungsgeschichte machen? Oder wirklich klassisches Headhunting? Das heißt auf Deutsch auch wirklich offensives Anschreiben, offensives Akquirieren und so weiter. Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen. Was meinst du, wie viel Personalbedarf wir haben? Darauf will ich ja raus. Die Frage ist ja, schreibt dann dieses Personaldienst... Dieses große Akquirieren machen nur Konzerne. Darauf will ich raus. Und Mittelständler mit hoher Fluktuation. Quasi, das ist einfach nur eine Personaldienstleistung, die sich viele verschiedene kleine Mittelständler zusammenleisten. Und die davon lebt, dass es kleine Mittelständler gibt, die sagen, okay, wir brauchen sowas, was wir nicht selber intern haben. Möglicherweise. Genau, aber eben nicht so einen klassischen Headhunting-Dienstleister, der sagt, okay, wir suchen jetzt wirklich die Power-Performer-Person für euch. Das ist nicht klassisches Headhunting, wie ich es verstehe, aber ja. Naja, dieses klassische Headhunting ist schon diese Akquise auf verschiedenen Plattformen, die sagen, hey, hier, dein Skill passt genau zu dem und magst du nicht. Klassisches Headhunting ist für mich, ich habe einen Bedarf und suche dafür genau die richtige Position, habe aber nicht die Zeit, Ressourcen und Nerven oder das Netzwerk, um die Person selbst zu finden. Okay. Gut, also wenn es bei euch klappt, dann ist es ja gut. Dann habt ihr aber wahrscheinlich auch Teamleiterpositionen, die in der richtigen, klaren Definition sind. Nö. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Ich bin Online-Marketing-Manager und ich werde in der Woche dieser Aufnahme eine Azubi-Messe hab da den Stand geplant, alles vorbereitet, mir Programme überlegt und werde vor Ort am Stand sein. Ist eine virtuelle Messe? Nein. Die virtuelle Messe hat der Azubi vorbereitet. Das war eine Aufgabe, die ich ihm gegeben habe, weil ich da keinen Bock drauf habe, weil virtuelle Messen so der größte Scheiß sind, die es überhaupt gibt. Nein, das ist physisch, so mit Anfassen. Ich entsinne mich, wir waren noch gemeinsam mal vor Jahren auf einer Messe. Ja, waren wir, aber das ist was anderes. Naja, sollten wir das mal tatsächlich, falls ihr einen Messestand irgendwo habt und irgendwie Messe-Connections habt, irgendwo in ganz Deutschland und uns die Reise vielleicht auch mitfinanzieren wird, wir kommen gern zu eurer Messe. Ja, ja, wir machen auch Hostessendienst, wir können ein Rahmenprogramm. Messen haben doch jetzt gerne so Rahmenunterhaltungsprogramm, also wir lassen uns gerne auch von Firmen da auf irgendwelche Bühnen buchen. Ich weiß nicht, also hier Heizungsbauer-Kongress, ich wette, wir können auch über Wärmepumpen sprechen, eine halbe Stunde. Ich glaube, Messen sind ja immer am Wochenende. Was? Messen sind ja auch meistens irgendwie übers Wochenende. Die interessanten Messen sind unter der Woche. Okay, dann die uninteressanten Messen, genau. Also falls ihr uns auf uninteressante Messen buchen wollt für ein Wochenende. Ich meine, es gab doch mal Rent a Pocher. Erinnerst du dich noch? Das war so, Pocher wurde für alles drum und dran eingeladen und wurde dafür gemietet, dass er quasi da ein bisschen Zeit verbringt. Das könnten wir ja machen mit Rent die Elite. Wir müssen uns einfach nur die Anfahrt zahlen. Ja. Rent die Elite klingt wie ein Format, wo wir gerantet werden. Nee, nicht Rant, sondern Rent. Gut, dann halt nicht. Es war jetzt nur ein Gedanke. Wir würden auch nicht für Babykotzwärme oder sowas auf einer Messe rumhampeln. Aber wir würden zum Beispiel für lustige Videospielfirmen auf der Gamescom. Auch echt jetzt? Na, wir könnten. Die Gamescom ist so tief gesunken, dass die ihre halbe an die Bundeswehr vermieten müssen, gefühlt. Ja gut, dann wäre es doch das perfekte Rahmen-Gegenprogramm, dass wir auf anderen, an anderen Stellen so bei Nordic oder sowas sind. Oder wir würden sogar im Notfall für Blizzard und Ring, oder? Nicht? Ich gehe auf keine Veranstaltungen, wo die Bundeswehr ist. Dann hast du eigentlich nirgendwo hin. Wir waren doch auch auf der Messe, wo wir waren, war da nicht auch die Bundeswehr? Nein, da war der Deutsche Bundestag. Wichtiger Unterschied, das sind die Chefs. Ja, aber war da nicht auch die Bundeswehr? Nein. In dieser Babyabteilung? Nein. Warte mal, doch, in der Computerecke war doch auch die Bundeswehr. Nein. War da nicht die Bundeswehr? Nein. Wie hießen denn die Leute da mit den Waffen? BSI? Nein. War das Cyberwaffen? Gut, aber wir werden albern. Haben wir noch irgendwas zu Headhuntern zu sagen, außer dass sie nicht funktionieren so wirklich für uns Bewerber? Also wie gesagt, wir lassen uns gern vom Gegenteil überzeugen. Wenn ihr Headhunter seid, kommt doch zu einem Streitgespräch in den Podcast. Also oder bringt ein Jobangebot mit, dann müsst ihr nicht in den Podcast, aber bitte nicht bei moralisch fragwürdigen Unternehmen. Genau, also Graus, Maffei, Wegmann und die AfD-Fraktion müssen es nicht sein. Genau, und außerdem keine Glücksspiele, nichts, was mit Friedrich Merz zu tun hat und nicht Wiesenhof. Danke. Dann vielleicht fällt auch noch dieses komische Schlachtvieh da weg. Welches Schlachtvieh? Na, das da aus dem Ruhrpott da. Ach so, der FC Schalke. Nee, der ist okay. Du willst für den FC Schalke arbeiten? Ich will für den FC Schalke arbeiten, ja klar. Ja, aber der FC Schalke ist jetzt nicht das, was ich meine, sondern der das Anhängsel, was an Schalke irgendwie so dran baumelt. Borussia Dortmund. Da müsste ich halt drüber nachdenken, ja, aber es ist, ja doch, das könnte ich. Was ist Dortmund? Einmal. Lüdenscheid Nord, ne? Mhm. Und Herne Schalke West. Ist Herne West. Ja, ich meine, wir würden auch VfB-Trainer machen, wahrscheinlich. Ja. Aber nur, wenn wir Zwangsfusion mit den Stuttgarter Kickers bekommen, damit wir auf der Waldau spielen können. Ja, die Waldau wird ja auch ein spannendes Thema, wenn die Kickers dann mal in die zweite Liga hochkommen. Hey! Noch ist der Drops. Als es noch ein Thema war in Stuttgart. Damals. Damals. Gut, aber nee, tatsächlich ernsthaft. Also wenn ihr ja natürlich Headhunter seid und die Ehre von Headhuntern hier verteidigen wollt. Ein Kichern geht durch Podcast Deutschland. Ein Kichern gibt euch mit Kassel, ja. Aber wenn ihr wirklich Headhunter seid und die Ehre der Headhunter verteidigen wollt und tatsächlich erzählen wollt, dass das total toll ist, kommt doch mal vorbei, aber dann wollen wir tatsächlich Proof of Concept, weil ansonsten, ich kenne tatsächlich auch niemanden, bei dem es so richtig funktioniert hat. Es war immer irgendwas Fischiges dran. Ich meine, vor vielen Jahren hatte ich mal eine Stelle auch vermittelt über eine Jobvermittlungsgeschichte. Also auch so eine Jobvermittlungs zur Direktvermittlung. Und da saß ich dann tatsächlich zum Vorstellungsgespräch und der Chef, mit dem er da gegenüber saß, sagte, ja, Sie sind der perfekte Kandidat. Würdet Sie das auch selbstständig machen? Also auf freiberuflicher Basis quasi. Und das war dann so lustig, weil ich mir dachte, Diggi, das ist eigentlich eine ziemlich geile Nummer, dass du dir quasi einen Headhunter ins Haus holst, der für dich die Fachkräfte ransammelt und du die dann allerdings nicht fest anstellen möchtest, weil erstens zahlst du damit keine Vermittlungsgebühr und zweitens, du hast dann auch keinen Festangestellten, den du irgendwie sozialversicherungstechnisch sauber bezahlen musst, sondern per Honorar. Und dann kannst du immer noch verhandeln, weil das, was du ja quasi an sozialversicherungspflichtigen Abgaben dann am Ende noch hast, das lässt sich bei dem Honorar anders regeln. Und das war tatsächlich spannend. Und ich dachte mir so, Diggi, du hast das Ding ganz gut durchgespielt mit den Headhuntern, aber nein, ich möchte den Job hier nicht. Also auch nicht freiberuflich, weil, nee, das passte da einfach nicht. Weil tatsächlich, wenn jemand eine Festanstellung ausschreibt, dann sollte dann die Festanstellung auch tatsächlich da sein. Also sprich, es gibt natürlich auch die andere Seite an Unternehmen, die quasi diese Jobvermittlungsnummer auch für ihre Art nutzt und ausnutzt. Weil, wie gesagt, eine Direktvermittlung, die dann halt nicht stattfindet, die ist in dem Fall dann halt auch nicht zu bezahlen. Mhm. Und tatsächlich, das Interessante in der Zwischenzeit, wir hatten ja mal von einem Unternehmen gesprochen, das das ganze Ding auf Plattformebene macht, also auch dieses Bewerber und Unternehmen zusammenbringen und so ein bisschen, ja, zusammenbringen halt. Im Grunde muss man ja dazu sagen, wir hatten es ja am Anfang schon angerissen, es gibt ja Unternehmen, die schalten tatsächlich eigene Stellenanzeigen, auch im Notfall auf der eigenen Webseite. Die gehen auch über Headhunter und die gehen über diese Plattformen. Also diese Vermittlungsplattform, wo quasi dem Bewerber suggeriert wird, hey, hier hast du die Entscheidung, ob du diese Stellenanzeige annehmen möchtest. Aber weißt du, was das Witzige ist? Also das klingt ja so nach Match. Was das Witzige ist, das gibt's schon immer die ganze Zeit. Nur mit dem Witz, das nannte sich früher Stellenbörse und den Match hast du gemacht, indem du eine Bewerbung hingeschickt hast. Jetzt musst du nur noch einen Haken setzen und schreiben Hallo. Weißt du, ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und Bewerbungsprozesse sind ja mittlerweile vielfach auch so, dass klassisches Bewerbungsschreiben kann man sich ja mittlerweile fast sparen. Ja gut, die meisten wollen nur noch einen Lebenslauf und Zeugnisse. Wenn überhaupt Zeugnisse. Ich habe da noch ein Grundschulzeugnis. Könnte man spaßeshalber mal so ein Handschrift, wenn ich über Weihnachten wahrscheinlich, wenn du mich dran erinnerst, können wir mal die große Zeugnisfolge machen und mal so aus unseren Zeugnissen vorlesen. Nee, machen wir nicht. Der kleine Aushilfsjedi hat sich wieder daneben benommen. Warum nicht? Zweite Klasse, erste Hälfte. Klasse musste wegen Aushilfsjedi in ein neues Schulgebäude umziehen. Finde ich gut. Die Geschichte dahinter würde mich interessieren. Brandanschlag. Ende zweite Klasse. Wir sind froh, dass wir von 20 Schülern noch 10 übrig haben. Wird nächstes Jahr ruhiger. Deutsches Squid Game. Zweiter Brandanschlag. Nein, Lichtschwertunfall. Nein, ich finde tatsächlich, es gibt nichts Uninteressanteres als diese Beklopto-Dinger, weil die sind ja irgendwie auch so kryptisch damals noch geschrieben worden, dass man es irgendwie. Plus, das Witzige ist, tatsächlich, ich hatte eine, also man muss jetzt geht's praggen los. In der zweiten Klasse gab es ja zu meiner Zeit schon Noten. Ja. Und wir hatten zu dieser Zeit zwei Noten. Wir hatten Mathe und Deutsch. Mhm. Alles andere gab's nicht. Mhm. Wir hatten also Mathe, Deutsch und wir hatten so ein bisschen Pädagogenprosa. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ich in der zweiten Klasse gerade mit der Scheidung meiner Eltern zu tun hatte. Mhm. Und vielleicht nicht unbedingt der aufmerksamste Schüler war. Das heißt, man mag diesen Texten tatsächlich etwa entnehmen, dass ich nicht der aufmerksame Schüler war, was jetzt total überraschend ist. Tatsächlich war ich aber einer der drei Schüler, die tatsächlich zwei Einsen hatten, nämlich eine Eins in Mathe und eine 1 in Deutsch. Weswegen ich ja heute auch Social Media Manager und Digital Marketing Manager sein könnte, weil ich kann quasi Texte schreiben fürs Internet und gleichzeitig die Zahlen analysieren. Voll geil. Also warum machst du es dann nicht? Nee, vielleicht fehlt dafür der Pass. Perfekte Job. Und der perfekte Headhunter. Musst du bei eigentlich entlarven wir an dieser Stelle. Du kannst bei Stepstone so deinen Lebenslauf einhacken. Die machen da sogar Werbung für. Und dann ruft eigentlich, der neue Job bei dir an. Eigentlich haben wir diese Stelle nur gemacht, um einen Headhunter auf uns aufmerksam zu machen. Als gäbe es nicht schon genügend, die uns irgendwie über Xing und LinkedIn und Knuddels anschreiben. Ich warte immer noch drauf, dass ein interessantes Angebot kommt. Ja, das ist ja das Thema. Headhunter gibt es wie Sand am Meer, die interessanten Angebote nicht. Ich sag ja, wir werden angeschrieben auf LinkedIn, Xing, Knuddels. Wahrscheinlich würden uns die Leute sogar auf Facebook anschreiben, wenn wir da aktiver wären. Wenn ich eine PlayStation hätte, wahrscheinlich sogar auf dem PlayStation Network. Also auf der Switch hat mich letztens jemand angeschrieben und gefragt, ob ich nicht seinem Team beitreten mag. Verrückt. Ja, ja, da geht's um Raketen irgendwie. Ja, ich bin jetzt ehrenhaftes Mitglied von Team Rocket. Jetzt habe ich für den Rest des Abends einen Ohrwurm. Viel Spaß. Gut, dass ich jetzt nach der Folge ins Bett gehe. Nee, aber tatsächlich, die Geschichte war damals die, dass man, dass die beiden anderen, das eine war ein Lehrerkind, das war, ihre Mutter war Lehrerin, ihr Vater war Lehrer. Und das Lehrerkind hatte natürlich auch 2 Einsen. Und wir hatten noch jemanden, der 2 Einsen hatten. Und von den beiden, beide so bürgerlich, von denen kam natürlich dieses, ja, das Arbeiterkind. Da steht aber in der Prosa sicherlich was Schlechteres drin. Sprich, die beiden Einser-Kandidaten, die auch später im Leben es wahrscheinlich einfach ein bisschen einfacher hatten, gingen dann tatsächlich in die Offensive und sagten, ja, das ist Lehrerkind, das ist natürlich trotz allem besser als das Arbeiterkind. Weil das Arbeiterkind hat ja irgendwie sicherlich drinstehen, dass es unaufmerksamer ist. Ja, welche Überraschung. Das unaufmerksame Arbeiterkind hatte tatsächlich trotzdem 2 Einser. Fuck you. Mhm. Und dann hört er einen Podcast. Und dann hört er einen erfolgreichen Podcast, den es seit über 6 Jahren gibt. Seit über 6 Jahren. Tatsächlich haben wir in der Zwischenzeit schon 6. Geburtstag hinter uns. Ne? Wup, wup. Der war nämlich irgendwann, also ich glaube, die erste Folge ging irgendwann im Oktober online oder so. Dunkel entsinnend. Ich glaube, wir saßen irgendwann im September bei einem Bierchen und im Oktober hatten wir dann den Podcast. Das ist wahrscheinlich. Ich bin an einem 12.8. nach Stuttgart gezogen. Genau. So, dementsprechend, 6 Jahre Podcast-Geschichte auch schon wieder in Stuttgart und außerhalb von Stuttgart in der Zwischenzeit. Sehr gut. Wir müssen dann im Intro arbeiten, weil es gibt tatsächlich ein Leben außerhalb von Stuttgart, müssen wir auch feststellen. Ja, ich höre das Intro seitdem noch mit größerer Begeisterung. Nein, wir machen jetzt Schluss. Ich wollte gerade sagen, das nächste Mal sprechen wir mal, das nicht das nächste Mal, sondern das danach irgendwann, sprechen wir mal über das Intro, weil das Witzige ist, von all den Dingen, die du in mein Intro geschrieben hast, haben sich so fast alle Dinge einmal so komplett gedreht. Und von den Dingen, die ich reingeschrieben habe, ich glaube, dich kann man immer noch auf ein Bierchen im Park treffen und an Pokestops. Also. Möchtest du den Leuten erzählen, dass ich dir ein Foto geschickt habe, dass ich Pokémon Trading Card Game online zocke, während ich auf dich warte? Das habe ich nicht gesagt, aber ja, gut, an dieser Stelle natürlich, falls ihr 6 Jahre Podcast-Geschichte irgendwie mit Geld bewerfen wollt, patreon.com/dieelitepodcast. Alles zusammen, alles in einem, also den Punkt, natürlich der Punkt, das Punkt nicht als Wort. Ne? Also patreon.com. Und slash natürlich auch als Slash-Zeichen, nicht als Slash, wie der Gitarrist von Guns N' Roses. Ansonsten bleibt uns gewogen, das Zeilenende liest jetzt noch die Zahl Pi vor und ich wünsche euch schon mal viel Spaß und haut rein. 3,14 fick dich. Ciao. Das soll's für heute gewesen sein.